In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun. Du, sag mal, Fritjof, würde es dich stören, wenn ich die Musik ein kleines bisschen lauter mache? Nein, HM, überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber du sagst, wenn es dich stört. Ja, ja. Danke. Du, Fritjof, wolltest du gerade telefonieren? Nee, nee. Ich muss nämlich mal eben. So 10 Minuten oder so. Ja, ja, mach nur. Ja? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14. Bitte! Sag mal, Fritjof, morgen ist doch Samstag. Da hast du doch keinen Unterricht. Kann ich da nicht ein kleines bisschen mehr Knoblauch reinmachen? Ja, gerne, schön. Prima. Ulrich? Ja? Mach ruhig 3, 4, 10 mehr rein. Aber denk dran, dass wir Sonntag Oma besuchen. Ja, na gut, dann mach nur 2, 3, 10. Höchstens 4. Gut. Da geht ein Mühlenrad, mein Liebchen ist auf. Da. Voilà, Salat Niçoise, meine Herren. Mit Kresse? Sie, Senior, nach Art des Hauses. Und Sardellen. Aber Erwin, könnten wir deine Stichlinge vergessen? Deren Mantau. Nee, nee, HM fehlt noch. Reich mir schon mal dein Schüsselchen. So, genug? Nee. Und noch mehr Ei? Sardellen. Entschuldigung, Kinder, aber ich musste noch was Passendes vom Himmel aussuchen. Ein Corbier. Schlicht und einfach. Corbière. Sag mal, ist das nicht da unten bei, na? Hinter Orange? Klar. Autoroute du Soleil. Ja, da, wo es immer regnet. Und ja, noch ein bisschen weiter südlich, bei Salz und Perpignan. Ah, trostlose Gegend, jedenfalls in der Nähe der Autobahn. Schmeckt aber gut. Regen. Das erinnert mich an einen Urlaub mit Iris. Oh, nein. Na, ist ja gut. Aber geregnet hat's wirklich. Da könnten wir 4 Mal einen Abstecher hinmachen. Ja, eine Studienreise bitte. Studienreise klingt sehr gut. Mit Weinprobe und Arbeitsessen. Und 5 Gängen. Ich fahre euch dann wieder ins Hotel, was? Ja, dafür bekommst du schon heute etwas ganz besonders Erlesenes. 1974er Spätlese. Aus eigener Kellerei. Brauereiabfüllung. Sehr witzig. So. Auf die Männer. Ja. Auf die Abschaffung der Männergesellschaft. Auf die neue Männerlichkeit. Ja. Ja. Prost. Prost. Prost. Gropius. Na, komm. Komm. So, rein mit dir. Los. Los, hier rein. Na, du mach schon. So. Ja? Ist alles klar, mein Junge? Ist doch ganz schön, nur so unter uns, ne? Keine laute Musik, kein Gezanke, kein Gekreische, kein Türenknallen, keine Weiber, die dich ewig in den Käfig sperren wollen. So, aber jetzt ist Feierabend. Na gut, noch ein paar Körnchen. Erwin, Telefon! Entscheidende Meldung dieses Spiels, Wolf gegen Völler. Ja, ja. Unsinn, aber doch nicht in der eigenen Hälfte! Mensch, Völler, nach vorne abgeben, der steht doch frei! Und Reiche, 30 Sekunden gespielt. Ja, viel zu lange schon für dieses Spiel. Für Ehrmann. Da ist das Tor, Mensch, das eckige Ding da, du Arsch! Oh. Bei den Lauteren fehlte auch Wolf. Aber jetzt! War jetzt! in der Anfangskamera. Ach, was ist denn das nun wieder? Was ist denn das für eine Kameraführung? Nun geh doch dichter ran, du Dümmelmensch, an den Mann. Da, da ist der Ball. Red dich doch nicht so auf, Mensch. Jetzt schwenkt er wieder, findet den Ball nicht. Der sollte mal bei mir arbeiten. Rehagel versuchte, seine Mannschaft aufzuwecken. Ja, jetzt. Jetzt, rein das, schieß, schieß, du Arsch. HM, bitte. Entschuldigung. Und Eckstoß. Und mit wem hast du sie gesehen? Du machst doch Tempo. Ja, das war gut. Die Ecke war fabelhaft. Das war so ein mittelblonder, halblanges Haar, ziemlich schlank, kleiner Schnäuzer. Was mit dem Ludwig, diesem scheiß Opportunisten? Also, warum denn nicht gleich so? Das ist ja wohl das Letzte. Fabelhaft! Das Tor war fabelhaft! Ach, mit Spritzhoff bitte! Können wir denn nicht mal in Ruhe Fußball sehen? Das Tor war gerade. Entschuldigung. Sag mal, der Kopfballstarke Neubauer. Was bringen wir eigentlich Oma mit? Blumen oder Pralinen? Oh, das ist ein irres Spiel geworden. Was? Mensch, das war am Anfang so lang, das ging überhaupt nicht. Oma hasst Pralinen. Ulrich, ja, ja, weiter nach vorne. Entschuldigung. Und Nelken mag sie auch nicht. Entschuldigung. Bremer, kein Spiel. Jetzt geht an. Und Tor! Gott sei Dank! Das war ein Tor! Das Tor des Jahres! Erwin ist heute der Gesichtsälteste. Spät geworden, ne? War noch im Bella Quadra. Da er nur wieder. Schöne Wächterin, wer war es denn? Du Arsch. Volltreffer, wir sinken. Bleib schön lange unten. Hab einen alten Studienkollegen getroffen. Mindestens seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Ist jetzt bei Hochtief. Verheiratet, Eigentumswohnung, Segelboot in Spanien und so weiter. Mhm, joi, der hat's geschafft. Boah. Attacke! Melde Gehorsam. Geh doch nochmal unter. Bis hinter den Limes zurückgeschlagen. Gut gemacht, Mart. Wir tauchen wieder. Ei, Alter! Was macht er bei Hochtief? Hallenbäder? Grundremming und solche Geschichten. Haben uns aber toll unterhalten. Über neue spanische Malerei und so. Hat eine Menge Ahnung von. Über Genovis, Chauviers, Canojar, Juan Miró, Toni Miró und so weiter. Indianer! Squad von links, Sir! Passieren lassen! Nicht zu helfen. Ei, Alter! Alle Mann antreten zum Schwimmwesten austeilen! Ei, Alter! Die Schwimmwesten! Nicht die Spinnen, die Redakteure! Flipper! Fertig machen zum Sinken! Bis 4 Uhr muss ein interessante Studienkollegin gewesen sein. Ich habe von einem Mann gesprochen. Vor dem Gesetz sind alle gleich, ob Männlein oder Scheich, ob Schlänglein oder blinde Scheich. Doch wieder tobt all hier das Grauen, wenn es sich handelte um Frauen. Männlein oder Scheich, worauf dir das Handtuch reicht, da hast es. Und vergiss nicht wieder aufzuwischen. Ach, wenn er doch wieder in die Wanne ginge. Als Flipper gefiel er mir besser. Das sollte mal seine Jäger sehen. HM mit dem Staubsauger. Ist aber auch wirklich zu schön, was? So für uns? Da weiß man doch wenigstens nachher, was man geschafft hat. Kein Dreck alleine weg, ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Ja, ja. Und auch als Ausgleich zum Beruf, ne? Das sind ja mal ganz andere Bewegungen, als zum Beispiel immer nur am Schreibtisch. Stört mich auch nicht, wenn ich mal richtig zupacken muss, anstatt ewig Hefte zu korrigieren. Ja. Außerdem macht es mir natürlich auch nichts aus, wenn es mal irgendwo ein bisschen dreckig ist. So, ist das wahr. Oh, was haben wir damals für einen Krach gehabt? Ewig Ärger wegen Wischen, Ärger wegen Fensterputzen, Ärger wegen Spülen. Der eine wollte dies nicht, der andere wollte das nicht. Und in dem Moment, wo wir uns endlich dazu durchgerungen hatten, alles lockerer anzugehen, in dem Moment, wo wir dann alles gemeinsam gemacht haben, da haben wir Schluss gemacht. Ja, ja. Ihr sollt dann nicht diskutieren, sondern sauber machen, Kinder. Gott, was tun wir denn die ganze Zeit? Was wir damals, was für einen Krach wir gehabt haben wegen dem blöden Fensterputzen. Und wenn ich mich gerade mal überwunden hatte, dann ich tat es ja sowieso nicht gerne, war ich mal dabei, ja? Dann ja. War hier noch was auf dem Rahmen und ja. Da in der Ecke, da war auch noch was nicht ganz sauber. Fritjof. Und dann waren da noch Streifen. Ja? Fritjof, hier ist noch Schmierschmutz, ja? Ja, ja, komm. Es wird ich noch einen Streifen ja, drauf, ja, ne? Ja, kommt ja noch weg. Und der Fleck auf der Tapete ist heute noch da. Na, war ja auch stark. Kurze, also sachliche Auseinandersetzung. Sie greift zum belegten Brötchen, holt aus, wirft, ich ducke mich, geistesgegenwärtig, wie ich damals war, und das Brötchen klebt an der Wand. Zack. Ha, haben wir ein Bild drüber gehängt. Na, Brötchen ging ja noch. Aber als sie dann später mit Geschirr geworfen hat, na, also da wurde schon etwas kritischer. Ich muss allerdings zugeben, ich habe sie auch gereizt. Und was sie immer am meisten gereizt hat, das ist ja das Interessante, was sie am meisten gereizt hat, war, wenn ich sie überhaupt nicht gereizt habe. Ich habe nichts gesagt, habe nur so da gesessen und nichts gesagt. Das war das Sicherste. Dann hat sie garantiert geschmissen. Einmal hat sie dabei sogar das Bild getroffen. Und das Komische war, wir hatten uns sogar über das Bild gestritten. Ich wollte unbedingt eine Originalgrafik und sie wollte einen Matisse-Druck. Matisse? Hä? Matisse! Natürlich hängt der Matisse-Druck da. Und der war jetzt kaputt. An deiner Stelle hätte ich mal den Stuhl gewechselt. Das war die reinste Einflugschneise. Ich habe ja den Stuhl gewechselt. So. Also geschmissen wurde bei uns nicht. Wir haben das ganz ruhig gemacht, ne? Ganz ruhig. Bis eines Tages knallte. Zack. Wir haben uns ständig auseinandergesetzt. Und wenn wir merkten, dass da Zwistigkeiten waren, dann wurde darüber gesprochen. Manchmal sehr lange. Das Dumme war nur, das haben wir immer beim Essen gemacht. Seltsamerweise schien Iris dabei Appetit zu bekommen und ich kriegte fast ein Magengeschwür. Das fing bei uns immer so an. Guten Appetit hast du übrigens, ne? Und so weiter und so fort. Wer mag denn da noch essen? Ich meine, wobei ich ehrlich zugeben muss, ich war es, der das gefragt hat, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Ne? Ja, ja. Vor lauter Wut aß sie dann immer mehr. Ich setzte an und Iris blieb dünn wie eine Bohnenstange. Naja, ich weiß ja, dass du auf dickere Weiber stehst. Aus ist das. Aus. Dünn oder dick, nichts mehr. Rien ne Wackenpü, die letzten Tage der Männlichkeit. Er nur wieder. Dabei hat es ja irgendwo kapiert, dass es eigentlich für mich als Mann viel schwerer ist, mich innerhalb eines Patriarchats zu emanzipieren, als für sie als Frau, ne? Sie gewinnt ja immer dabei. Für sie geht's ja immer weiter vorwärts, wenn es gegen das Patriarchat geht. Ich gebe ja ständig dabei etwas von mir ab. Oh, meinst du, sie hat das begriffen? Als sei ich der Unterdrücker gewesen. Dabei habe ich immer versucht, alles vom Frauenstandpunkt her zu betrachten. Ne? Aber sie hat es nicht begriffen. Im Endeffekt hat sie es nicht begriffen. Ich bin ja arbeiten gegangen, sie doch nicht. Ne? Hätte sie doch machen können. Auch studieren hat sie doch freigestellt. Hätte sie ja machen können. Okay, warum nicht? Und ich als Hausmann, ich kam mit meiner Tochter gut aus. Sabine und ich hätten den Haushalt auch geschafft. So, hier glänzt's. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Regal nicht nur das eine Brett hat? Aha. Sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, HM, dass du ein Arsch bist? Die Fenster sind fertig. Da ist aber noch ein Streifen. Oh, da ist aber jetzt ein Fleck auf der Tapete. Tja, müssen wir ein Bild drüber hängen. Ich bin für Matisse. Frithjof, nicht den Eimer! Nein, Frithjof, nein. Sei lieb, bitte! Ei, ei, Sir. Komm, wir gehen in die Kombüse. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich besser. Vergiss die Leiter nicht! Sowieso, Sabine. Bei uns war ja doch immer noch das Problem mit der Erziehung. Und das ist uns eigentlich auch geglückt. Sag mal, die Schüssel kommt ja wohl hier hin. Ja. Ich wollte immer, dass Sabine auch ordentlich wird. Und Iris wollte, dass sie mir flippig wird. So wie sie ist. Sag mal, da ist ja der Römertopf. Wie kommt denn der da hin? Sie war ja auch so unselbstständig. Im Grunde genommen. Man mag gar nicht dran denken, was sie jetzt wieder alles anstellt. Im Grunde genommen wollte sie ja doch, dass da so ein starker Mann... Das kommt nicht dahin, das kommt weiter nach unten. Wenn ich gesagt habe, mach doch das oder mach das, hat sie gesagt, du Macker. Habe ich gesagt, möchtest du lieber dieses oder möchtest du lieber jenes, hat sie gesagt, ich sei nicht entschlussfreudig. Was willst du noch machen? Den Römertopf richtig wegstellen. Ah! Sag mal, wer hat denn hier zum letzten Mal den Schrank ausgewischt? Hier klebt ja alles. Ich bring mal die Mülltüten runter, ja? Nimmst du meinen Papierkorb mit? Okay. Vor allem damals, als dann die ganzen Auseinandersetzungen kamen. Die endlosen Gespräche... Na gut, ich war ja immer so ehrlich. Grundsätzlich. Gut, ich habe damit angefangen mit den Gesprächen. Gut, ich habe damit angefangen. Und ich habe ihr sogar erzählt, als diese kleine Sache mit der... Das habe ich ihr erzählt. Frank und frei. Und was kriege ich zum Schluss raus? geradezu vor den Kopf geknallt. Die Bratpfanne kommt da hinten hin. Nie gewusst, nee, diese Sache mit dem... Mit dem... Ja, ich hab dir ja davon erzählt. Naja, also das war natürlich, bei uns war das kein Problem. Wir hatten uns da schon früh gesagt, dass das nicht gut geht, monogam. Dass das sowieso nicht klappt. Verschleierte Besitzverhältnisse. Nein, also das kam für uns nicht in Frage. Wir hatten da eine Beziehung auf anderer Ebene. Sie war tolerant, ich auch. Sehr, naja, sowieso. Aber als dann, das ging natürlich dann zu weit. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal erzählt habe? Selten. Also wenn du den mal erlebt hast. Das also, nee. Ich meine, Toleranz hin, Toleranz her, aber das war ja dann wohl too much. Das war ja eine persönliche Beleidigung mit einem nassen Waschlappen ins Gesicht. Ja, das hätte ich auch nie gedacht, dass ihre so. Und das im Urlaub. Das heißt also, ich war im Urlaub. Und sie mit Ludwig, zu Hause. Nee, also so nicht. Verständlich. Es war zu viel. Bei uns ja auch. Iris und dieser... Ein halbes Jahr, mindestens. Und kein Sterbenswort. Wir konnten ja über alles reden. Aber wenn schon die Nachbarn zu reden anfangen, war ja tolerant alles. Aber mit dem Ludwig, nee. Der Ludwig, das war ein Anker fürchterlich. Er schnappt die Frauen. 1, 2, 3, schwupps, war die Liebe schon vorbei. Ach, blöd, Mann. Also, ich glaube, ich muss es jetzt auch mal loswerden. Das war genau vor 40 Jahren. Ich erinnere mich noch wie heute. Es war eng, dunkel und feucht. Mein erstes Erlebnis mit einer Frau, meiner Mutter. Och, Mensch, hau doch ab, du Sänger. Ich habe immer gedacht, du würdest die Dinge etwas ernsthafter nehmen. Ja, das tue ich auch. Ich gehe gleich Brot holen. Auch Nacktbaden, das haben wir nicht gemacht. Nee, also so organisiert. Das haben wir einmal gemacht auf so einem Affenfelsen. Also nee, da kriegst du doch keinen mehr hoch. Und überhaupt. In der Bretagne war das eigentlich ganz schön. Ganz locker. Und dann kam die Sache mit Ludwig. Und dann kam sie plötzlich mit der Penetrationskiste. Das kenn ich doch irgendwie. Penetrationsangst, männliche Aggressivität und so weiter. Ja, und dann kam sie noch mit in ihren Frauengruppen und dann nannte sie mich Chauvi. Ja, das war natürlich dann war's aus, nicht? Schluss, ja, ach ja. Hast du eigentlich da schon gewischt? Also Frauengruppe, ne? Das hat man ja nicht. Allerdings unsere Schwiegermutter, die konnte auch ganz gut. Was höre ich gerade? Frauengruppe? Wo? Ist da noch ein Platz frei? Du bist doch eine alte Chauvi-Sau. Chauvi-Eber, bitte, wenn schon. Lustmolch. Elendiglicher. Wie bist du eigentlich hier reingekommen in unsere Gruppe? Ganz einfach. Helga ging weg und ich blieb hier. Und ihr kamt, saht und bliebtet. Ich denke, du willst Brot kaufen gehen. Ja, das tue ich auch. Noch was mitbringen? Klopapier fehlt noch. Alright. Klopapier und Penthouse. Na, das kannst du allein lesen. Wer spricht denn hier von Lesen? Du, Fridjof, du denkst doch dran. Ja, sicher. Das ist schon Wahnsinn, diese Stelle hier. Was denn? Sehr gut. Sehr gut, dass du mir das Buch empfohlen hast. Das andere Geschlecht ist toll. Ach ja. Ja, die Beauvoir lief schon lange nicht mehr so gut. Und hier, aber diese Stelle ist ja Wahnsinn. Ist ja einfach Wahnsinn. Wenn man bedenkt, dass die das in den 40er Jahren geschrieben hat, ist es ja irre. Dann solltest du aber auch unbedingt die Lilian Hellmann lesen. Eine unfertige Frau, verkauft auch sehr gut. Ihr Nachruf auf Hammett ist einfach das größte Thema. Ja, ich hol mir wieder mal Nachschub. Hier, nur hör doch mal, diese Stelle ist ja stark. Hör mal das hier über diesen Helden. Ja. Wenn der falsche Held sich überzeugen will, dass er es weit gebracht hat, dass er hoch über den Dingen schwebt, blickt er hinter sich oder auf seine Füße. Er verachtet, klagt an, unterdrückt, verfolgt, martert, massakriert. Durch das Leiden, das er seinem Nächsten zufügt, fühlt er sich ihm überlegen. Na? Ja, einmalig. Die weiß was, die Frau. Tolle Schreibe. Und gerade vom Frauenstandpunkt aus. Aber Sartre war auch... Ach, ja, super. Hier, hör doch mal. Es gibt noch viele weit raffiniertere Arten, wie der Mann sich das Anderssein der Frau zunutze macht. Ja. Für alle diejenigen, die an einem Minderwertigkeitskomplex leiden, gibt es einen Wunderbalsam. Niemand ist den Frauen gegenüber aggressiver oder herablassender als ein Mann, der seiner Männlichkeit nicht ganz sicher ist. Was hältst du davon? Ist das nicht irre? 700 Seiten und das von einer Frau? Und ich korrigiere Hefte. Ja, Wahnsinn. Gut, dass du mich dran erinnerst. Von der Beauvoir haben wir nicht mehr genug. Muss ich gleich am Montag anrufen bei der VVA. Du, Friedhof, du kommst doch gleich, ja? Tut sweet. You must Neues vor Ort. Heute kommentiert von Heinz Markus Huse. Es gibt Tage und Wochen, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, an die erinnert man sich gern. So auch gestern. Während nämlich nahe der stillgelegten Zeche Anton III im südlichen Castrop-Rauxel die Bulldozer sich zum Angriff auf die letzten Siedlungshäuschen formieren und nicht weit entfernt davon in Herne die örtlichen Austragungen im Brieftaubenschießen in vollem Gange zu sein scheinen und der Malteserhilfsdienst genauso viel zu tun bekommt wie bei Schalke 04, schweben in einem nahegelegenen Gemeindesaal bunt gewandete Paare übers Parkett. Tango-Weltmeisterschaft in Wanne-Eickel. Nun, wenn Sie diese Szenen sehen, meine Damen und Herren, werden Sie mir zustimmen. Es war ein regionales Ereignis von Weltniveau. Besonders hübsch auch diese Szene, wo die bisherigen Weltmeister Inge und Jürgen Tschaikowski nach einem vermutlich beabsichtigten Two-Loop auf das exzellent gebohnerte Parkett klatschten, woraufhin der Oberkellner vor Begeisterung das frisch beladene Tablett fallen ließ, was zu fulminanten neuen Bestellungen Anlass gab. Verhaltene Freude kam auch auf, als die just von einer Beauty-Farm zurückgekehrte Zweitfrau eines ortsansässigen Honoratioren mit ihrer Goldbrokatschleppe sich in einem Würstchen mit Kartoffelsalat verfing, worauf der gerade auf Kaution freigelassene Apotheker mit dem Ruf »Na endlich!« sich an seinem Lumumba-Cocktail verschluckte und der gegenübersitzenden Dame ins Dekolleté hustete, worauf deren Ehemann in schallendes Gelächter ausbrach und von ihr eine geschallert bekam. Weltmeister wurde übrigens irgendein Paar aus Köln. Ja, schade. So war's. Aber kann ich nicht bringen. Du, HM, du denkst doch bitte dran. Ja, ja, ich bin sofort da. Gut. Neues vor Ort. Heute kommentiert von Heinz Markus Huse. Wer von uns, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, tanzt nicht gerne? Wie oft hat nicht unser Hausarzt schon gesagt, Sie brauchen mehr Bewegung? Und solches geschah nun dieser Tage im nun endlich renovierten großen Saal des Gemeindezentrums Ferdinand Lassalle in... Nein, das darfst du nicht so verkniffen sehen. Schau mal, die Sache ist doch so. Nein, Moment mal. Moment, ich muss mal eben hier... Nein, mach die Tür zu! Mensch, die Tür, der will sie... Jetzt ist der Gropius fort. Nee. Na, haben wir noch mal Schwein gehabt. Bist du noch da? Nee, entschuldige, Gropius ist der Wellensittich. Der Wellensittich. Was? Nein, der Uli, der Ulrich kam gerade rein und wollte den Wellensittich raushaben. Nein, wollte der nicht. Der wäre beinahe rausgeflogen. Na, nicht der Well. Ach Mensch, was ist denn? Entschuldige mal bitte, ich muss mal eben mit dem Ulrich, ja? Was, wer Ulrich ist? Ulrich, ja, wir wohnen doch hier zusammen. Bitte? Ja, das machen wir gleich. Was ist denn, Ulrich? Du, Erwin, heute ist doch Samstag. Du kommst doch auch gleich, ja? Samstag? Ach ja, Logo. Ja. Ja, hast du ja eben selbst gehört. Samstag. Ich muss. Wir haben heute unsere Gruppenbesprechung. Ich komme sofort. Gut. Komm sofort. Ja, also die Sache ist doch... Nur hör mal, das ist doch klar, nicht? Die Sache ist... Uli, ich komme sofort. Ja, ich bin quasi da. Was? Nein, doch nicht bei dir. Ich hab doch Gruppe. Nein, Ulrich, nein, nein, Gropius! Ah! Gropius ist raus! Du, ach Mensch, ewig das mit dem Vogel. Der macht die Tür auf und schon ist er weg, wie ich diese Vögel hasse. Du mit deinem Scheißvogel! Nein, nein, der meint das nicht so. Wir sind ja auch nicht verheiratet. Nein, so habe ich das ja auch nicht gemeint. Ach, jetzt kommst du wieder damit, ja? Was hat denn der Vogel mit der Tochter zu tun? Mensch, Mädel. Gut, gut. Gut, wir reden nachher weiter. Ich habe jetzt Gruppe. Jawohl, Gruppe. Nein, das können wir jetzt nicht mehr. Tschüssi. Zucker macht dick. Ich sollte wohl besser ein Löffelchen weniger nehmen. Darauf kommt's nun auch nicht an. Sag mal, was gibt's denn Schönes? Apfelkuchen mit Sahne, danke. Mondstreusel und Herrentorte. Oh. Aus der biologischen Bäckerei an der Neusser? Nein, aus der chemischen an der Düsseldorfer. HM, könntest du vielleicht mal bitte... Na, mit Mühe, mit Mühe, danke. Mit Mühe, bitteschön. Ja. Ist aus der guten Bäckerei, mein Lieber. Ja, dann los, hau rein. Sahne und Buttercreme macht dick. Ich sollte vielleicht ein Stückchen weniger nehmen. Prima, dann habe ich eins mehr. Also, damit wir mal gleich in medias res gehen. Heißt das nicht medias in res? Gewiss, Herr Lehrer. Ja, noch ein Fleischkärtchen. Ich bin froh, dass ich den Mund voll habe. Danke. Dann hast du ja endlich genug Zeit, um eine bissige Antwort zu formulieren. Du Arsch. Also, zur Sache. Ich habe heute genug Organisation gehabt. Ich muss mal ausspannen. Gemacht werden muss nächste Woche unbedingt Dauerauftrag ändern bei der Bank. Naja, mache ich schon. Zweitens, die Gastherme muss entkalkt werden. Ich habe schon angerufen. Der Techniker kommt Donnerstag früh. Hm. Früher geht's nicht. HM? Na, schlecht, schlecht. Passt mir gar nicht. Hab eine Mischung morgens. Ich hab Schule. Vom Friedhof ist nur eins, ja. Danke. Das habe ich mir gedacht. Erwin, kannst du nicht mal? Nee, echt nicht. Ach, Mensch, Kinder. Wieder. Ganze Woche total ausgebucht. Totale Hetze. Hast du Mittwoch? Schon? Ich hab schon. Müssen wir nochmal die ganzen Pläne durchgehen. Donnerstag dann die Begehung mit dem Bauausschuss. Ja, und Freitag die Ratssitzung. Nee. Ah, ist das herrlich. Aber wenn wir das Hallenbad kriegen, dann gebe ich einen aus. Gut, wird ins Protokoll aufgenommen. Tja, wer macht's denn nun? Naja, okay, muss ja gemacht okay. Ich guck mal nach am Montag, ob ich die Mischung verschieben kann. Und sonst muss eben Fridjof die Schule schwänzen. Na, nur hör mal. Ja, oder wir duschen kalt. Noch jemand Tee? Nee, ja, hab genug. Bitte. Danke. Gib mir den Zucker rüber, bitte. Mhm. Und die Sahne, Mensch, bist du auch ein verschlafenes Kerlchen. Danke. Übrigens, kochen ist die Woche ganz schlecht für mich. Ich, gut, koche ich zwei oder dreimal. Hatte ich sowieso vor. Gleich 20:34 Uhr. Eine Verkehrsmeldung. Die Gefahr durch einen entgegenkommenden Radfahrer auf der A65 Ludwigshafen-Karlsruhe zwischen Kandel und Maximiliansau besteht nicht mehr. Einmal Chili con Carne. Einmal Kabeljau und Meerrettichsoße mit jungen Kartoffeln. Mhm. Dazu ein Salat der Saison. Aber mit Kresse. Reichst du mir noch ein Stückchen von der Herrentorte? Sehr wohl, der Herr. Und okay. Am Samstag Coq au Vin. Spitze. Wow. Jetzt schmeckt mir der Kuchen nicht mehr. Oh. Ich hol zweimal Happy Mac. Was? Jetzt schmeckt mir mein Kuchen auch nicht mehr. Jetzt mal Spaß beiseite. Spaß nennst du das, wenn es einem bitter hochkommt angesichts der Verrohung abendländischer Esskultur? Okay, gebongt, aber einkaufen ist bei mir die Woche auch nicht drin. Die ganzen Verlagsvertreter kommen. Hassel, die ganze Woche. Hassel. Sag mal, ist das nicht dieses amerikanische Pornomagazin, wo der Verleger sich im Fernsehen zu Gott bekannt hat, nachdem er angeschossen worden war und im Rollstuhl fährt? Und die Frau jetzt die Pornos weitermacht? Ihr seid ganz schön blöd. Ja, wir lesen ja auch so viele Bücher aus deinem Laden. Das bezweifle ich. Doch, Friedhof hat doch bereits die Gesamtausgabe von E.T. Dünndruck. Ach, du Ei. Und H.M. leidet bereits unter dem Hang zum Zweitbuch. Der liest aber mehr als du. Ja, Sachbücher. Wie verschaffe ich mir Einlass bei einer Frau? Die Brust als Quelle der Trunksucht im ausgehenden Mittelalter. Kann ich dir gerne leihen. Mann. Aber erst, wenn du deine Waschbetonbücher weggeschmissen hast. Und für dich, Friedhof, hat Ulrich vielleicht noch einen Schulmädchenreport. Ihr seid unheimlich blöde. Also ich hab diese ganze Woche wirklich die Vertreter am Hals. Ich kann beim besten... Genau, den Semmelvertreter. Den Uta-Sanella-Vertreter. Den Kishon-Vertreter. Den Chibu-Vertreter mit der Krönungsmischung von Kleef. Ihr seid so blöde. Ihr Statten von Bled habe ich selbst geschrieben und ewig flattert die Wildjans. Mit wildem Blick nach Norden. Goldschnitt, Prachteinband, jetzt zum Verramschen. Klar, kenne ich. Ja. Aber bei uns gibt's glücklicherweise auch andere Bücher. Alternativ, klar, ja. Die Alternative zum Lesen. Geheimnis in Weiß. In den Fußstapfen des Yeti. Alois Hinterzupfer in gefährlicher ärztlicher Mission im Himalaya. Boah. Zum Wohl. Sie hatten also, den Anfang. Ich würde auch gerne lachen, ja? Lach doch mal. Mann. Also, einkaufen. Ich habe mir Folgendes notiert. Jetzt wird's ernst. Ja. Bei Anti muss gleich Montag eingekauft Anti. Werden. Und zwar habe ich hier auf dem Zettel stehen Klopapier, Weichspüler, süßer Paprika, schwarzer Pfeffer, ungemahlen Thymian, Bohnenkraut, Kräutersalz. Danke. Makaroni, Ketchup, Thunfisch. Mit Quecksilber, Gewichtsverlust bei Erhitzen. Wisst ihr, was ihr braucht? Eine Frau, die euch ab und zu mal in den Arsch tritt. Hier ist der Zettel. Frithjof? Ja, nee, schwer. Montag bei Anti, okay, aber dann geht's nicht. Zeugniskonferenz, Elternabend, noch eine Konferenz, Projektwoche vorbereiten. Nee, also unmöglich. Eine Menge Konferenzen so auf einmal. Oh, eine Menge Vertreter so auf einmal. Und kein Kuchen mehr auf einmal. Übrigens, was gibt's denn heute? Derek. Nein. Nudelauflauf à la Oma. Oh. Ach, Oma, hätte ich beinahe vergessen. Also, Erwin und ich waren vorletzten Sonntag da und letzten Sonntag Frithjof und HM. Übrigens, Großmutter hat mich am Montag im Laden angerufen. War ja ganz begeistert von dir, HM. Hat sie wohl wieder ein Fläschchen mitgebracht. Ja, klar, ein Trollinger 77er. Und dann kam sie wieder mit dem Histörchen, wie Ulrich aus Puna zurückkam. Ja, ja, wie ja, sie ja, das erzählt hat, wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Ja, ja. Das war nicht Puna. Wie oft soll ich das noch sagen? Weil ihr begreift's wohl nie. Na, aber die Story von deinem Guru und seiner zahnlosen Kobra, also, wir haben uns gekränkelt vor Lachen und Oma war in Form. Ja, es ging also damals um viel ernstere Dinge. Manuela. Oh. Ja, ja, jeder hat seine Geschichte. Ach, lass mich damit in Frieden. Aber das Ding mit dem Guru, ich kann euch sagen. Ja, ja. Ihr habt noch keine Leprastation von innen gesehen. Also Albert gefälligst über was anderes. Ja, Albert Schwarzer. Albert, ja. Du hört mal, aber Omas neueste Story kennt ihr noch gar nicht. Haben wir euch noch gar nicht erzählt. Nee. Also, ja. Oma hat einen Freund. Nein. Doch, einen alten Jurist, Willi heißt er. Und Oma ist ganz heiß. Na. Ja, doch nicht doch so, also du denkst doch bloß daran. Nee, der hat ihr klipp und klar auseinanderklamüsert, dass die ganze goldige Verwandtschaft... Lass mich da bitte raus, ja? Ja, na, ist doch klar. Also, dass die ganze Sippschaft eine volle Bauchlandung machen wird mit ihrer Entmündigungschose. Und dass die lieben Töchter und Schwiegersöhne völlig unberechtigt in Omas Haus wohnen. Und Oma? Naja, ist total heiß darauf, die lieben Anverwandten und Erbschleicher in die Pfanne zu hauen. Also, morgen alle Mann wie geplant. Ja. Erwin, du holst die Blumen. Ja, klar, und diesmal ein super Strauß. Bitte keine Nelken. Nein, mit Pralinen, als und ob ich das nicht wüsste. HM, ein gutes Träubchen für Oma und Freund. Ja, ja, besser wohl zwei Flaschen. Und ich hol den Kuchen. Übrigens, Oma weiß nicht, dass wir diesmal alle kommen. Das wird ein Fest. Die werden es noch bereuen, dass sie Oma aus dem Haus geekelt haben. HM. HM, wach auf, HM. Was ist denn? Die Oma ist da. Ja, das bin ich froh, bei euch zu sein. Was? Ich ruf mal Ulrich an. Frithjof kommt kurz nach eins. Oh. Ach, ist das herrlich. Lass dich nicht stören, HM. Ja, schön, dass du uns mal besuchst. Ja, ich bring dann schon mal die Koffer nach oben. Die was? Die nach nebenan. Oh. Ich mach dann mal einen Kaffee, Kinder. Wo steht er denn? Nein, ich mach Kaffee, du bist Gast. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Diese Erde, auf der wir wohnen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Eierkuchen. Oh, lass mich in Ruhe. Sache mit der türkischen Putzfrau, die ich verteidigt habe, als der Manager auf sie losdonnerte. Und der Blödsinn mit dem zu häufigen Herrenbesuch. Und dann haben sie mir noch vorgeworfen, ich hätte im Bett geraucht. Da hatte ich endgültig die Nase voll. Das kann ich verstehen. Ja. Da habe ich zu ihr gesagt, liebe Frau Doktor, habe ich gesagt, wenn Sie auf mein Geld keinen Wert mehr legen, gnädige Frau, dann packe ich die Koffer. Dann müssen Sie sich halt einen anderen Goldesel suchen. Ach, diese Sumpfziege. Soll ich mich denn mit 72 Jahren noch bevormunden lassen? Das haben ja schon andere vergeblich versucht. Ja, ja, die liebe Familie. Sie werden sich noch mal umsehen. Ach, wenn die wüssten... Ach, da ist der Frithjof. Das ist aber eine Überraschung. Frithjof. Besuchst du uns mal? Ja, ich erzähle dir gerade, wie ich abgereist bin. Schön, dass du da bist. Ach, habe ich einen Hunger. Ich mach mal die Suppe warm. Für dich auch, Oma? Also vier Teller. Ah, lass mal, Frithjof. Ich mach das schon. Du hast doch Schule gehabt. Nee, Oma, du bist Gast. Das können wir schon allein. Aber ich... Nix aber. Kann ich euch denn gar nichts helfen? Wir sind emanzipiert, Oma. Naja, wenn es sein muss. Also, Biene, mach dir mal keine Sorgen. Das kriegen wir schon hin. Ja. Pass auf, ich gehe morgen zu dem Laden und spreche mit der Frau. Nee, sag Iris noch nichts. Ich werde das regeln. Kriegen wir schon hin. Nein, nicht, ehe ich dich wieder angerufen habe. Ja? Morgen um dieselbe Zeit? Okay. Tschüss, Biene. Und wie gesagt. Komm, Gropius. Komm, Alter. Feierabend für heute. Na komm, Ach, ich komm doch da oben runter. Muss ich erst wieder ein Salatblättchen holen, alter Freund? Na, da bist du ja. So. Na, noch ein paar Körnchen. So. Koch. Hallo? Nein, nicht Frau Stolte. Koch. Wen wollen Sie sprechen? Frau Elfriede Stolte. Nee, wohnt hier. Ha. Nee, also, Augenblick mal. Oma, Telefon für dich. Oma. Danke, Erwin. Danke, vielen Dank. Ja, hier ist Frau Stolte. Ach, du bist Hermine. Fein. Hat Lisbeth dir meine neue Nummer gegeben? Ah, Katharina war. Schön. Na, das war eine Aufregung, sag ich dir. Wie die Frau Doktor geguckt hat, als ich ihr eröffnete, dass ich... Wie? Ja, natürlich haben sich meine Jungs gefreut. Nein, es fehlt an nichts. Ach, du, eine wunderschöne Wohnung. Nein, meine Liebe, die sorgen sich geradezu rührend um mich. Aber ich habe dir ja noch gar nicht erzählt, was ich dem Anwalt... Moment mal, Hermine. Du, Erwin, ich nehme den Apparat mit raus in die Dille, ja? Ich will dich hier nicht stören. Ja, ja, ja, sicher. Mach nur. Ja. Hast du das gehört, Gropius? Ihre neue Nummer. Na, die ist lustig. Du, Ulrich? Ich meditiere doch gerade. Aber was machen wir jetzt mit deiner Oma? Wieso meine Oma? Ja, wessen Oma denn sonst? Ist doch egal. War doch bisher egal. Aber wir hatten doch beschlossen, dass keine Frau in diese Wohnung... Ja, was hat denn das mit Oma zu tun? Ja, willst du etwa behaupten, dass Oma keine Frau ist? Natürlich. Aber doch nicht in dem Sinne, dass sie jetzt... Jedenfalls ist sie eine Frau. Mein Gott, nochmal. Und wir hatten gesagt, dass keine Frau hier keine... Ja, das hatten wir, aber ich möchte... Erwin sagt auch, dass das gegen unsere Vereinigung verstößt. Warum sagt er denn nur dir das? Er ist noch in die Kneipe gegangen. Was? Ich denke, wir wollten gemeinsam den Film im Fernsehen gucken. Wir müssen doch nicht jede Woche immer alle zusammen hier rum. Ich dachte aber, das hätten wir jetzt wirklich... Ich dachte auch, dass keine Frau hier reinkommt. Das ist doch nur für ein paar Tage. Ich will jedenfalls nicht, dass das wieder losgeht. Aber Oma ist doch in diesem Egal, Sinne kein... wir wissen doch, wo das hinführt. Du, lässt du mich jetzt noch ein bisschen meditieren, bitte? Klar, aber wir müssen das auf jeden Fall noch mal ernsthaft durchdiskutieren. Und zwar alle, ohne Oma. Hört mal, Kinder, ich habe gerade festgestellt, den Film habe ich schon mindestens 2-mal gesehen. Also nimm's mir nicht übel, aber ich bin doch noch mal kurz beim Tonio, ja? Ja, aber wir haben doch gerade... Was? Rico, der Film fängt gleich an. Bring dir doch die Salzstangen aus der Küche mit. Ja, gerne. Wir kommen sofort. Ja, also viel Spaß dann. Oh, war das ein Tag heute. 6 Stunden bei dieser Meute. An die Zeugniskonferenz. Ätzend. 1 Stunde habe ich gebraucht, bis ich den Michael durch hatte. Nur weil dieser Arsch von Wegner auf seiner 6 bestand. Und das auf dem Abschlusszeugnis. Anschließend Großeinkauf bei Anti und dann der Feierabendverkehr. Mann, Mann, Mann. Es riecht aber gut. Hab ich einen Hunger. Essen gibt's erst in einer Stunde. Ist aber noch Kuchen da. Kuchen zum Bierbrot. Wie war's denn eigentlich noch gestern Abend? Ja, HM hat sich auch verkrümelt. Ich weiß, wir haben ihn getroffen. Ach nee. Und wie war der Film? Naja, war nett, sehr nett. Ich habe die Salzstangen gefressen und Ulrich die Erdnüsse. Oma hat geraucht und als das Happy End kam, da war sie ungeheuer happy und... Die Flasche war leer. Apropos Happy End. Von wegen ein paar Tage. Oma findet es hier sehr schön. Das kann ich verstehen. Und weiter? Zu schön. Wie meinst du das? Ja, sie war heute beim Anwalt. Der hat mit ihrer Sippschaft gesprochen und die will natürlich nicht ausziehen. Oma will sie rausklagen. Das kann ja Jahre dauern. Tja. Na, dann müssen wir ihr eine Wohnung suchen. Nein. Ja, aber... Wieso nein? Sag schon. Oma will hierbleiben. Das ist doch unmöglich. Na, erklär es ihr. HM und ich haben eine geschlagene Stunde dafür gebraucht und es nicht geschafft. Sie sagt, der Prozess geht doch schnell und zu ihrer Sippschaft ziehen will sie nicht. Das kann ich mir vorstellen. Und wir waren doch immer so nett zu ihr. Und sie findet es hier so schön. Sie will auch alles für uns tun. Oh Gott, wo ist denn der Cognac? Ach, guck mal, was ich uns zum Nachtisch mitgebracht habe. Amarena-Becher. Die haben ja leckeres Eis hier. Na nur, Frithjof, du trinkst schon vorm Essen? Hast du Sorgen? Nein. Ich räume mal schnell die Sachen ein, ja? Ach, endlich mal wieder eine Speisekammer. Dann macht es doch Freude. Nein, das mache ich. Habt ihr euch zu Hause auch nie helfen lassen? Dann hatten es die Frauen bei euch ja gut. Ach, ihr seid etwas komisch heute. Na, das liegt bestimmt am Wetter. Lisbeth hat es auch immer im Knie, wenn das Wetter umschlägt. Aber dann nimmt sie Klosterfrau Melissengeist und weg. Ich habe übrigens große Becher genommen. Ich weiß doch, wie vernascht ihr seid. Oma, was machst du denn da? Wir haben doch Samstag gesaugt. Aber ich wollte euch doch nur ein bisschen helfen. Aber Oma, du sollst uns nicht helfen, du bist hier Gast. Scheiß Gast. Aber Oma, das musst du doch verstehen. Wir haben das doch alles eingeteilt. Was ist denn hier los? Ach, das Oma. Ist doch... Darf ich euch denn nicht ein kleines bisschen helfen? Aber Oma... Meinetwegen nur Blumengießen. Blumengießen ist Ulrich. Oder die Kräuter auf dem Balkon. Oh, bitte. Auch Ulrich. Vielleicht Fensterputzen. Fensterputzen ist Frithjof. Wenigstens Staubwischen. Erwin. Wäsche? Jeder selbst. Was ist mit Einkaufen? Ist zu schwer für dich, Oma. Ich habe früher immer eingekauft. Na ja, früher. Wir machen das doch abwechselnd. Kochen brauche ich wohl gar nicht erst zu fragen. Auch abwechselnd. Ach, scheiß abwechselnd. Eine Spülmaschine habt ihr auch. Wahrscheinlich schlagt ihr euch auch noch um die Mülltüten. Und den Staubsauger habt ihr wohl adoptiert. Und fürs Kloputzen habt ihr wahrscheinlich lange Wartelisten. Ihr seid ja pervers. Ist doch wahr. Tja, Kinder, ich weiß es auch nicht. Dann wissen wir eben alle nicht. Natürlich wissen wir. Seid doch ehrlich. Oma muss raus. Ist doch nur für kurze Zeit. Nein, Oma muss raus. Ich mach das jedenfalls nicht mehr mit. Willst du damit etwa... Genau das will ich. Ich will beim Pinkeln die Klotür nicht abschließen müssen. In unserer Wohnung nicht. Meinst du, Oma guckt dir was weg? Ach, das ist ja sehr lustig. Du komm mal wieder auf den Teppich. Moment, Kinder. Tatsache ist doch... Seit Oma hier ist, laufen wir wieder alle im Bademantel rum. Geht wieder jeder einzeln ins Bad. Sind wir kaum noch zusammen im Wohnzimmer. Verdrückt sich jeder so schnell wie möglich in sein eigenes Zimmer. Genauso. Dass er nicht gleich in die Kneipe geht. Genauso ist es. Nicht wahr, Erwin? Wenn ein Architekt mal ein Bier trinkt. Ja, ja. Laufend werden die wunderschönsten Ausreden erfunden, damit man nicht mit Oma fernsehen muss. Und wenn wir doch mal alle fernsehen, dann müssen wir auch noch darüber diskutieren, welches Programm eingeschaltet wird. Das war doch alles früher kein Problem. Ich kann auch das Wort Anwalt nicht mehr hören. Und Omas Haus kenne ich nun in- und auswendig mit allen Möbeln, Vorfahren und Wasserrohrbrüchen. Ach, dabei würde mich wirklich mehr interessieren, was bei dir im Laden passiert, Ulrich. Was bei Frithjof in der Schule los ist. Und selbst ein Hallenbad finde ich dagegen noch spannend. Ja, ich sage es nochmal, Oma muss raus. Also bitte, dann geh doch nach nebenan und setz die alte Frau vor die Tür. Ach, das ist ja nett. Der große Rücksichtsvolle. Ja, ja. Hast du versucht, Oma zu überzeugen, dass sie eine eigene Wohnung braucht? Oder waren es HM und ich? Dabei ist es deine Großmutter. Ja. Genau, das fehlte noch. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Tja, Kinder, ich weiß auch nicht. Na, jedenfalls werden wir am Samstag drüber reden müssen. Reden, immer nur reden. Es muss was passieren. Komm schon. Stolte? Ja, hier ist Frau Stolte. Hallo. Ach, das geht ja nicht. Ja, Stolte? Nein, Sie haben sich nicht verwählt. Ja, da sind Sie genau richtig. Koch! Sie sind die Iris. Ich bin die Großmutter von Ulrich. Ja. Ja, ich wohne zurzeit hier. Kommen Sie doch mal zum Kaffee vorbei. Ich hol dann mal Ihren Gatten. Moment bitte, ja? Erwin! Ja? Erwin! Deine Frau ist am Apparat! Nicht so laut. Wieso? Darf der denn das keiner wissen? Ich dachte, ihr erzählt euch alles. Ja, natürlich tun wir was. Komisch. Hallo? Ja? Du, ich zieh mal eben um, ja? So. Ja? Ja? Wie kommst du denn darauf? Nee, natürlich nicht. Natürlich grundsätzlich ohne Frauen. Nein, nur ein paar Tage. Wahnsinnig, Erwin! Erwin, hier, guck dir das an! Schön. Ach, schön nennst du das? Ja, nein, du, Moment mal. Ja, ist doch schön geworden. Prima. Ach, prima, prima. Du, also... prima. Also hier ist gerade eine Stimmung um 8 dann. Ja? Ja, prima. Gebongt. Tschüssi. Was ist denn los, Fritjof? Ach, was ist los? Den hier hat Oma fertig gestrickt. Ich komme nach Hause, da liegt der Pullover fix und fertig auf dem Bett. Ja, warum ribbelst du den denn wieder auf? Bist du verrückt? Ich wollte stricken lernen, das sollte mein Pullover sein. Du rennst ihn hier kaputt? Und vor allen Dingen geht es mir um die Emanzipation. Jawohl. Deine Mutter war ja auch so ein Pflanzennarr. Schade, dass sie so früh... Ja, aber das hast du von ihr. Na, und vor allem von dir, Oma. Ja, weißt du noch, wie wir immer ins Gewächshaus gingen? Hinterm Haus? Ach, das war eine schöne Zeit. Da hattest du dein eigenes Beet. Aber ohne deine Hilfe hätte ich keine einzige Pflanze großgekriegt. Du hast es ja rasch gelernt. Sogar das mit den Kakteen. Oh, der ist ja herrlich gewachsen. Die hat ja vielleicht einen Busen. Warum legst du denn die Zeitschriften dahin? Penthouse. Oh, ganz nackt. Und ganz gut dabei. Brauchst du sowas? Naja, Fritjof hat ja auch seine Filme. Ihr Männer braucht ja... Fritjof? Entschuldigung, was für Filme? Na, so Nacktfilme. Männer und Frauen. Mal zwei, mal zu mehreren. Das gab's ja bei uns noch nicht. Aber wenn's Spaß macht. Weißt du? Wie ist es denn bei dir? Habt ihr denn alle keine Freundinnen? Ihr seid doch nicht schwul. Oma, weißt du... Ihr habt doch nie Frauenbesuch. Bleibt nie nachts weg. Kommt nach der Arbeit immer sofort nach Hause. Erwin hat wenigstens Kontakt zu seiner Frau, aber ihr... Bitte? Ja. Er telefoniert doch dauernd mit ihr. Was? Ja, weißt du das denn nicht? Nee. Ihr wohnt doch schon lange zusammen. Was macht denn eigentlich die Manuela? Das war doch ein nettes Mädchen. Ach. Ihr passtet so gut zusammen. Und hübsch war sie, Junge, Junge. Eine tolle Figur. Und einen knackigen Popo, was? Aber Oma, bitte. Besuch sie doch mal wieder. Oma, das ist doch alles nicht so einfach, verstehst du? Ach Gott, seid ihr Männer heute kompliziert. Meinst du, deine Eltern waren auch so kompliziert? Dann gib's dich doch gar nicht. Mein Gott, die haben schon, als sie noch... Und weißt du wo? Im Gewächshaus. Ach, ich darf das ja gar nicht erzählen, da wird mein Seliger im Himmel noch rot. Oma, bitte. Na, warum wirklich, legst du denn die Zeitschriften nicht ins Wohnzimmer? Da können sie doch alle lesen. Oma. Morgen ist ja Gruppensitzung, dann schlage ich das mal vor. Die anderen haben bestimmt nichts dagegen. Oma, bitte. Genierst du dich? Ist das denn hier ein Kloster? Ja, jedenfalls sind wir keine Sexisten. Ja, dann leg die Zeitschriften doch ins Wohnzimmer. Es ist hoffnungslos. Oma, wir wollen Frauen nicht als Lustobjekte gebrauchen, verstehst du? Lustobjekte. Wenn's aber beiden Spaß macht. Heute nehmen doch alle Frauen die Pille. Warum denn wohl, Uli? Muss ich als alte Frau dir das erklären? Warum gießt du denn den Kaktus zweimal? Oh, Entschuldigung. Wir haben da eben alle diese negativen Erfahrungen. Du auch immer? Ja, bitte. Ob verheiratet oder nicht, ist ja egal in diesem Zusammenhang. Danke, danke, das reicht. Du musst das verstehen. Wir waren ja, nicht so viel. Ja, erklär mal. Bemüht, aus unserem alten, eingetrichterten Rollenverhalten rauszukommen. Ja. Wir wollten ja keine Showies sein, ne? Showie, versteht. Showie, danke, danke. Showie, gut, eben nicht so typische Männer, nicht so, nicht so viel, danke schön. Machos. Patriarchen, Oma. Ah. Ja, also richtig schizophren wurde das eigentlich, Oma. haben wir jedenfalls festgestellt. Bei uns allen eigentlich. Also einmal dieses überkommene Männlichkeitsdenken und zum anderen dann wieder das Bemühen, quasi dem Partner, also der Partnerin, ihr quasi ureigenstes, also ihrer Person quasi immanentes Emanzipationsbestreben verstehst du das? Nahezubringen und dabei zu helfen. Ach so. Ja, einmal muss man das bei sich selbst zuschütten und beim anderen quasi eigentlich ausgraben. Also Ausgräber war ich eigentlich quasi nicht. Na. Begriffen hatte man alles, nur können konnte man es nicht. Ja, noch nicht. Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Also bemühte man sich zwar in der Partnerschaft, aber auch, wie? Dem Problem aus dem Weg zu gehen. Muss der Tee heißen. Ja, bemüht haben wir uns, aber es war schwer. Sehr schwer, ne? Die Belastung, die war einfach zu groß. Ja. Die Frauen waren natürlich auch nicht darauf vorbereitet. Nee, auf die Einsicht der Männer? Verständlich. Ja, sie verstanden es einfach nicht. Ich sage, noch nicht. Ja, sie verstanden eigentlich gar nichts. Ne, wenn es mal... Ich meine, ich habe es ja auch stark, erst eigentlich in der Volkshochschule verstanden. Ich habe es ganz stark. Verstehst du, Oma? Bei diesem Vortrag, wo wir uns alle trafen, wie hieß denn der noch? Die Frau, menschlich. Nein, der Mensch als Frau. nein, die Frau an der Seite des Menschen. Du Arsch, oh, Entschuldigung. Ja, es war jedenfalls schwer, ne? Naja, und hinterher wurde es dann eigentlich auch nicht leichter. Also wir haben uns ja doch eine Menge aufgebürdet, quasi. Das ist ja nun auch wieder nicht ganz richtig, denn es wurde ja auch einfacher ohne Frauen. Ohne die ständige Konfrontation mit dem eigenen, soll ich sagen, Rollenverhalten. Woher weißt du denn das? Du warst doch gar nicht lange mit einer Frau zusammen. Ja, aber dafür du gleich mit mehreren. Jedenfalls war es eigentlich einfacher mit ihnen. Sie wollten ja schließlich all das machen, was ihnen als Frau eingeimpft worden war, nicht wahr? Und wir mussten es ihnen sozusagen wieder abnehmen und dabei uns selbst in Frage stellen. Ja, das war schwer. Wir hätten es leichter haben können. Ja, hätten, aber naja, aber jetzt sind wir nun mal seit längerem zusammen und das hat ja seinen guten Grund. Oma, sieh mal, das ist doch so. All die Arbeiten und natürlich auch Freuden, von denen du möglicherweise annimmst, dass sie typisch, also quasi wesensgemäße Betätigung der Frauen seien. Sprich nicht von Freuden. Naja, sind ja eigentlich nichts anderes als Teile, also besser gesagt, Ausdruck der menschlichen Kultur. Wobei ich, siehst du, Oma, das Wort menschlich betone. Also, ja, dein Schüler möchte ich sein. Doch. Ja, aber das stimmt doch. Sieh also, mal, Oma. Also so geht's doch nicht. Ja, dann, bitte. Oma, pass mal auf. Ja. Das ist ganz einfach, nämlich... Pass mal auf. Ja, lass mich doch mal erklären. Moment mal. Jedenfalls wollten wir mal eine Zeit lang so für uns sein. So, dass wir alle arbeiten tun, ohne dass uns eine Frau hilft. Verstehst du? Bis uns das... Mensch. Ich dort daneben so viel. Bis uns das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und du siehst, wir kommen ganz gut alleine aus. Was für ein Quatsch. Du hast doch früher ganz vernünftig geredet, Uli. Bitte nicht Uli, Ulrich. Ja, schon gut, Uli. Jedenfalls haben wir uns entschlossen, empfindlich ist der Mann geworden, unser altes Rollenverhalten abzulegen und das rigoros und konsequent durchzuführen, bis wir es total intus haben. Mhm. Ja. Ihr meint es also ernst? Mhm. Ja. Sonst können wir es ja gleich bleiben lassen. Ja, ich verstehe. Ihr macht also einen Versuch und ich störe als Frau, natürlich. Also Oma... Dabei wart ihr im Altersheim immer so nett und hilfsbereit und offen und gar nicht so verbiestert. Aber da war ich ja wohl eine Randgruppe, nicht wahr? Nein, du sollst Oma ausgegrenzt werden. Und jetzt bin ich hier und störe mal wieder. Mein ganzes Leben lang habe ich wohl gestört, ich begreife ihr. Ihr wollt, dass ich gehe. Aber Oma, sei still. Nein. Sei still, ich hab's begriffen. Ich gehe zurück ins Alter. Aber Oma, nicht, Oma, das war nicht Nein, Oma, mein bitte. Gott. Komm, setz dich. Schön hier geblieben. So. Gib mir mal ein Taschentuch. Ja. So, hier. Da ist ein Taschentuch. Na, ich hab selbst eins, danke. Also pass mal auf. Niemand will dich ins Altersheim schicken. Wirklich nicht. Da haben wir den Schlamassel. Aber ihr mögt mich nur im Altersheim. Nein, das stimmt doch nicht. Doch. Nein, Oma, wirklich nicht Altersheim. Ich meine, es geht doch nur um... Ach, du bist so rigoros. Aber Oma, es geht doch quasi nur darum... Oma, wir suchen dir eine schöne Wohnung. Ja. Siehst du, ich gehe wieder ins Altersheim. Wann wird denn dein Ausfall? Setz dich. Ach, die sind doch wie ihr. Und ich wollte euch mit ins Haus nehmen. So ein schönes, großes Haus. Und sogar Ullis Gewächshaus steht noch. Was hat denn der Anwalt gesagt, wie lange das dauert? Ihr wollt mich doch sowieso nur raushaben. Also komm, Oma, wie lange? Was hat er gesagt? 2 Monate. Aber die lügen doch auch alle, die Anwälte. Ja, aber wir lügen nicht, Oma. Hab ich auch nicht gesagt. Aber ihr wollt mich hier raushaben. Nein. Nein? Nein. Na, dann lasst uns mal überlegen, wie wir das so machen. Ach, ich bin ja völlig verspätet. Ich hatte doch noch einen Termin. Was? Also, ich komme wahrscheinlich zum Essen. Moment zu spät, aber besprecht das mal. Ja, das ist ja typisch. Also, ich finde, mein Zimmer müsste gestrichen werden. Hm. Könnt ihr das nicht machen? Ja, selbstverständlich, Oma. Der Teppich gefällt mir eigentlich auch nicht. Aber kümmere ich mich selbst drum. Und mit dem Kochen können wir das ja so machen, dass nacheinander jeder drankommt. Das Saubermachen müssen wir natürlich neu einteilen. Und das Einkaufen, da müssten wir natürlich auch eine... Ach, diese neue Klingel ist ja grässlich. Ja, Koch. Ach du, schön. Nein, ich bin nicht knorrig. Oma hat nur eine Zusatzklingel einbauen lassen, damit sie das Telefon besser hören kann. Bitte? Nee, ist alles in Ordnung. Oma hat's prima eingelebt. Also echt. Moment mal. Bleib mal dran, ja? Oma, was ist denn? Sag mal, was machst du denn auf der Leiter? Mir ist die Gardinenstange runtergefallen. Leider ist die schöne Kristallvase kaputt und Friedhofs Tonfigur. Holst du mir mal einen Lappen und Klebstoff für die Tonfigur. Und wenn du gerade in der Küche bist, guckst du mal, ob die Kartoffeln gar sind. Nein. Besser erst den Lappen, Moment aber schnell. Es tropft doch alles. Moment mal, Gardinen bei uns? Ja, das Wohnzimmer sah doch so nackt aus. Da kann doch sonst jeder reingucken. Und sieh mal, was für schöne Stores ich uns gekauft habe. Mein Gott, Gardinen. Ja, doch. Du? Ja, ich hab den Schlüssel unten im Auto. Ja, aber du hast doch... Ich hab's ganz eilig. Ich muss... Moment mal, was hast du denn da mit deinem Auge gemacht? Nichts Besonderes ist. Das sieht aber bös aus, Junge. Ja? Ja. Ja, also kurz und knapp, ich hab Manuela wieder getroffen. Ah. Wir haben uns wieder verliebt, Versöhnung gefeiert... Und ihr Verlobter hat uns im Bett überrascht. Wie man ja wohl sieht. Tja, und Montag fliegen wir nach Ibiza. Ja. Ja, und jetzt? Ja, Koffer packen. Manuela wartet unten. Wir fahren zu ihrer Schwester. Nein! Was ist denn da zu lachen, Mama? Oh, Mann. Weißt du was? Jetzt will ich dir mal was sagen. Ich fange nächsten Monat im Studio Bonn an. Was? Und wie lange weißt du das schon? Seit einem halben Jahr. Lisbeth, bist du's? Ich sagte, bist du es, Lisbeth? Ja, ich höre schon, du bist es. Charlotte ist ja nicht so schwerhörig wie du. Nein, ich doch nicht. Ich sagte Charlotte. Jawohl. Charlotte ist nicht ganz so schwerhörig wie du. Ja, natürlich bist du schwerhörig. Ja, gut, du bist nicht schwerhörig. Ja, gut, du bist nicht schwerhörig. Lisbeth, pass auf. Ja, ein Zimmer ist schon frei. Du kannst kommen. Ja, kommen. Ach. Meinetwegen sofort. Gut, morgen. Schön. Ja, ich freue mich. Ich sagte, ich freue mich. Ja, ich auch. Keiner da? Friedhof, die Luft ist rein. Heute muss die Glocke werden frisch gesellt. Seid zur Hand. Von der Stirne heiß, da sind mir der Schweiß. Hallo! Hat alles selber sauber gemacht. Alles und ganz alleine. Hallo! Könnt raufkommen! Schlafen alle, die Luft ist rein! Alles selber sauber gemacht, alles ganz brav mal. Tipptopp! Hier lang, hier oben bin ich. Ich mach schon mal den Wein auf. Oh, HM, was meinst du hier? Sag mal, was ist denn mit dir los? Nichts, nichts. Ich habe Damen besucht. Das eine ist die Lotte mir, das andere ist die Babsi oder umgekehrt. Die verwechsel ich immer. So eine Kollegin von mir. Aber mit so einem. Bist du lieber blond oder bist du lieber rot? Schenk dir eine. Du kannst wählen. Keiner soll sagen, Friedhof sei geizig. Wir sind beide ganz toll. Kenn ich beide. HM, du stehst da hier nicht so rum. Mach doch mal den Wein auf. Ach, da seid ihr doch, Ries. Komm in meine Arme. Ja. Charlotte, bist du es? Ja, gut, ja. Ach Gott, dann brauche ich ja nicht so zu schreien, ja. Du bist ja nicht so schwerhörig. Ja, ja, gut. Du bist gar nicht schwerhörig. Ich sagte, du bist nicht schwerhörig. So wie Hermine, ja. Ja, genau. Genau. Und Lisbeth. Also, Charlotte. Ja, natürlich. Nun hör mal bitte. Ja, ja, der geht es gut. Nun hör mal. Das nächste Zimmer ist frei. Nein, diesmal Fritjof. Ja. Nein, er ist in eine andere Wohngemeinschaft. Eine mit Frauen, ja. Du kannst kommen. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja, Hermine kommt auch. Ja, ja, HM zieht auch aus. Dann sind wir endlich ganz unter uns. Nur wir vier Frauen. Ja, ja, bis morgen dann. Ja, wir freuen uns. Bis morgen, Charlotte. Ja, Oma, das war's dann ja wohl. Aber du besuchst uns oft, ja? Klaro, muss doch meine alte Wohnung mal wiedersehen. Und dann machen wir alle einen schönen Kaffeeklatsch. Ja. Wir Weiber alle und ihr. Dann aber wie früher, ohne eure Frauen. Ja. Hab ich jetzt auch wirklich nichts vergessen? Die Koffer sind noch im Zimmer, aber sonst ist wohl alles okay. Ja. Das schöne Bild aus Italien. Das schöne Bild aus Italien, ja. Das lasse ich hier, schenke ich euch. Ach, danke, HM. Bitte. Hermine möchte es so gerne in ihrem Zimmer haben. Ja, na prima. Also, Ulrichs Sachen habe ich alle in den Keller gebracht. Erwin hat ja alles abgeholt. Nette Frau hatte. Ja. Freut mich richtig, dass sie wieder zusammen sind. Dein Werk, Oma. Und eine hübsche Tochter. Nettes Kind. Und schon ganz schön dabei, hm? Ja, ganz schön dabei. Ja, traut man dem Erwin gar nicht zu, nicht? Ja, so einen schönen Blick werde ich ja in Bonn nicht haben. Ach, dann kommst du eben öfters hierher und kannst im Gästezimmer wohnen. Ja. Das heißt, guck mal, wer da unten aus dem Taxi steigt. Wo? Na da. Das ist ja der Weh. Was will der denn mit den ganzen Koffern? Ja, Oma, dann wünsche ich euch viel Spaß. Sie hörten Tarzan wird nass. Hörspiel von Jens Hagen und Gerd Wollschon. Die Personen und ihre Sprecher waren Fridjof Stefan Behrens, Erwin Michael Thomas, Ulrich Matthias Ponier, HM Christian Rode, Oma Tilly Lauenstein, Gropius Schlumpfi Krieg. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Stefanie Hoster. Regie Klaus Mehrländer. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit Radio Bremen aus dem Jahre 1985. Dramaturgie Dieter Hirschberg.